WDR 3 Lesung. Das Schicksal dreier Menschen hängt ab 1941 an einem dünnen Faden. Der Metallhandwerker Reinhold Duschka versteckt die Jüdin Regina Steinig und ihre Tochter Lucia vor den Nazis in seiner Wiener Werkstatt. Sie werden alle drei mit Glück überleben. Erich Hackel erzählt ihre Geschichte in einem romanhaften Bericht. Es liest Michael Evers. Er war der beste Freund ihres Vaters. Zu einer Zeit, in der Männer noch beste Freunde und Frauen beste Freundinnen hatten. Vor einer halben Ewigkeit also. Damals, Mitte der 20er Jahre, müssen sie sich kennengelernt haben. Rudolf Kraus und Reinhold Duschka. Zufällig nach einer Vorlesung im Palais Eschenbach oder auf einer Lagerwiese in der Lobau oder schon bei Duschkas erster Kletterpartie mit dem Alpenverein. Peilstein im südlichen Wienerwald, stelle ich mir vor. Und auf der Hütte oder während der Rückfahrt im holpernden Abteilwagen könnte er zerschunden, todmüde, aber glücklich über eine neue Erfahrung, für die er keine Worte fand, neben Kraus zu sitzen gekommen sein, der die Gruppe geführt oder begleitet hatte. Es war die nüchterne Fürsorge, die ihn für den anderen einnahm, weil sie seiner eigenen Wesensart entsprach. In Wien, ein halbes Jahr später, wird ihn Rudolf Kraus in die Freundesgruppe eingeführt haben, die sich regelmäßig traf, um über Gott und die Welt zu diskutieren. Gut möglich, dass man sich bei Schlechtwetter oder in der kalten Jahreszeit bald schon in der Brigittenau traf, in einer engen, ärmlichen Wohnung in der Pappenheimgasse 6, die sich die schwarzhaarige, etwas füllige Regina Steinig mit ihrem Vater Josef Dreister teilte, einem ehemaligen Gutsbesitzer aus einem Dorf nahe Trembowla, rund 160 Kilometer südöstlich von Lemberg. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war das Ehepaar Dreister mit Regina und den Söhnen Arnold und Julian nach Wien geflüchtet, wo das Familienoberhaupt nur fallweise Arbeit fand, vielleicht auch nicht mehr die Kraft aufbrachte, sich und den Seinen eine neue Existenz aufzubauen, aber alles daran setzte, den Kindern eine akademische Ausbildung zu ermöglichen. Je älter er wurde, umso häufiger suchte Josef Dreister in der Religion Trost für die Widrigkeiten des Daseins. Seine Frau Anna war schon 1921 verstorben. Arnold führte mit einem Kompagnon eine gutgehende Apotheke in der Innenstadt und von Julian ist kaum mehr bekannt, als dass er wegen betrügerischen Kartenspiels zur Fahndung ausgeschrieben wurde und deshalb Hals über Kopf ins Ausland floh. Regina erfuhr als einzige der Familie und auf Umwegen, dass ihr jüngerer Bruder nach mehreren Zwischenstationen in Lille ansässig geworden war, wo er zu Geld, Ansehen und offenbar auch einer Familie kam. Seine Freundin, die er in Wien zurückgelassen hatte, brachte bald nach Julians überstürzter Abreise ein Mädchen zur Welt und Regina übernahm es, sich um die junge Frau und deren Kind zu kümmern, so wie sie auch nicht gezögert hatte, den mittellosen Vater bei sich aufzunehmen. Arnold, ihr wohlhabender Bruder, war dazu nicht bereit gewesen, obwohl in der herrschaftlichen Wohnung in der Bäckerstraße, in der er sich mit seiner Frau Cecilia eingerichtet hatte, ausreichend Platz gewesen wäre. Nur widerwillig gab er seiner Schwester hin und wieder Geld, von dem sie die ohnehin bescheidenen Aufwendungen ihres Vaters kaum bestreiten konnte. Regina bildete das Gravitationszentrum der Gruppe. Wegen ihres geselligen Naturells und weil sie die Gabe besaß, das Vertrauen wildfremder Menschen im Handumdrehen zu gewinnen und diese miteinander anzufreunden. Sie war Doktor der Chemie, arbeitslos wie die meisten in der Runde und offiziell immer noch mit dem Juristen Leon Steinig verheiratet, der ebenfalls aus Trembowla stammte. Dort hatten sie sich, Regina als 14-Jährige, miteinander verlobt, ehe sie durch die Kriegsereignisse getrennt wurden. Anzunehmen, dass Steinig als einjährig Freiwilliger seinen Militärdienst leistete und kurz vor oder nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie in Wien eintraf. Die Ehe, die sie bald darauf schlossen, hielt nur wenige Jahre. Leise Ahnung dessen, was sie auseinanderbrachte, das tragische Schicksal ihres Kindes, mit dem das junge Paar im Sommer 1923, ein halbes Jahr nach der Entbindung, nach Galizien gefahren war, das nun zu Polen gehörte, nachschauen, was aus dem Familienbesitz geworden war. Die Felder verwüstet, die Häuser niedergebrannt, die hygienischen Verhältnisse katastrophal, bittere Armut der zurückgebliebenen Verwandten. Während ihres Aufenthalts in Trembowla erkrankte der kleine Martin Elia an Ruhr. Und obwohl sie in aller Eile nach Wien zurückkehrten, starb er nach einigen Tagen im St. Anna Kinderspital. Wunde, die sich lange nicht schloss. Reginas Schuldgefühle erwiderte ihr Mann mit Schweigen und rastloser Tätigkeit außer Haus. Zuerst als Generalsekretär des Weltverbandes jüdischer Studenten, dann als Funktionär der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Erste Anzeichen gegenseitigen Misstrauens, Seitensprünge Steinigs, die sie ihm schon deshalb nicht verzieh, weil er sie ihr gegenüber beharrlich leugnete und sich vor anderen damit brüstete. Reginas ungläubige Staunen, als ihr zu Gehör kam, dass er sie bereits mit ihrer auffallend schönen Mutter, dann mit der besten Freundin betrogen habe. Angenommen, die junge Frau war aus Not auf seine Unterhaltszahlungen angewiesen und fand es außerdem richtig, dass er für sein schuldhaftes Verhalten büßte. Das würde erklären, wieso sie erst viel später in die Scheidung einwilligte. Den Familiennamen Steinig führte Regina weiterhin, sei es, weil sie nicht das Geld hatte, ihre Personaldokumente umschreiben zu lassen, oder weil sie andernfalls der österreichischen Staatsbürgerschaft verlustig gegangen wäre. Der Freundeskreis also. Halb pazifistisch, halb kommunistisch gesinnt und großteils ohne Bedürfnis, sich einer Partei anzuschließen. Während Reginas Vater in der Kammer nebenan am Bettrand saß und in der Bibel las, waren sie um den Küchentisch versammelt. In der Mitte eine Schüssel, jeder erhielt von der Gastgeberin einen Schlag Maisgrieß, der sättigte und billig zu haben war. Irgendwann war, wie schon erwähnt, der magere, drahtige Reinhold Duschka hinzugekommen, scharf geschnittene Züge, runde Brillengläser auf der kräftigen Nase, der die meiste Zeit schwieg. Wenn er doch etwas sagte, horchten die anderen überrascht auf. Er hatte in Berlin das Gürtlergewerbe erlernt und von 1924 bis 1928 an der Wiener Kunstgewerbeschule studiert, in Josef Hoffmanns Klasse für Metallarbeiten. Dazu noch die Hilfsfächer Aktzeichnen und Heraldik belegt. Dann machte er sich selbstständig und fertigte aus Kupfer, Messing und Silberblech Schalen, Vasen, Leuchter, Armreifen, Aschenbecher und Tierfiguren. Originelle Gegenstände, erschwinglich auch für Leute, die Unikate schätzten, sich Luxusartikel aber nicht leisten konnten. Denkbar, dass Reinhold als einer der wenigen in der Runde bald über ein ausreichendes Einkommen verfügte. Immerhin konnte er im Jahr 1929 ein kleines Grundstück in der Siedlerkolonie Wolfersberg erwerben oder auf 99 Jahre pachten, auf dem er zusammen mit seiner damaligen Freundin Mina Gottlieb und einem früheren Studienkollegen aus der Hoffmann-Klasse ein Schrebergartenhaus nach seinen Vorstellungen errichtete. Kubus mit Flachdach und glatter Fassade, schlicht, geradlinig auch in der Innenausstattung, wie es dem Konzept seines Lehrers entsprach. Im selben Jahr, am 25. Juli, brachte Regina ein Mädchen zur Welt, dem sie den Namen Lucia gab. Rudolf Kraus war der Vater, stolz und auch willens, Regina zu heiraten, aber davon wollte sie nichts wissen. Nichts gegen den Rudi, sollte sie einmal sagen. Anständig ist er, gewissenhaft, hilfsbereit, alles, was du willst, aber als Ehemann wäre er nicht zum Aushalten. Als sie zwei Jahre später endlich eine Anstellung erhielt zur Blutabnahme und Blutzuckerbestimmung im Labor des Leinzer Krankenhauses, war das Kind tagsüber der Obhut des Großvaters überlassen. Dreister war schon etwas gebrechlich, setzte beim Gehen nur langsam einen Fuß vor den anderen, aber was ihm an Wendigkeit fehlte, machte er durch Herzenswärme, Güte und Geduld wett. Die Geschichten von Himmel und Hölle, die er seiner Enkeltochter erzählte, sind längst vergessen. Nicht jedoch der weiche, tiefe Klang seiner Stimme, der sie bezauberte. Einmal in der Woche kam überdies Rudi Kraus zu Besuch, spielte oder bastelte mit ihr oder holte sie zu sich, in eine genauso enge Wohnung in der Engertstraße, die er mit Mutter und Schwester teilte. Kein Einspruch Reginas. Im Gegenteil. Sie blieben einander freundschaftlich verbunden, auch dann noch, als sie sich 1932 Hals über Kopf in den blonden Fritz Hildebrand verliebte, Zimmermann aus Franken und 10 Jahre jünger als sie. Von ihr abgesehen konnte keiner was mit dem einfältigen Kerl anfangen, der noch dazu faul und unverlässlich war, schleierhaft, was sie an ihm fand. Vielleicht nicht gleich, aber bald zog er bei ihr ein. Unvergessen, noch heute, wie er in Reginas Abwesenheit die kleine Lucia einmal zwang, den Teller leer zu essen. Als sie sich daraufhin übergeben musste, befahl er ihr, das Erbrochene aufzuwischen. Das Beziehungsgeflecht um ihre Mutter entwirrte sich jeden Sonntagmorgen für einige Stunden. Während Rudi Kraus und Reinhold Duschka gemeinsam eine Bergtour unternahmen, brachen sie zu dritt zu Wanderungen in den Wienerwald auf. Regina, Lucia und der Fade Fritz Hildebrand. Im Jahr 1937 übersiedelten Regina und sie und zu Lucias Leidwesen auch Fritz Hildebrand in eine größere Wohnung im 9. Bezirk, Berggasse 29, Hinterhaus, 4. Stock. Nun gab es sogar ein Dienstmädchen, das für Lucia kochte, wenn sie zu Mittag aus der Schule kam und mit ihr bei schönem Wetter in den Schlickpark ging, der nur einen Steinwurf weit entfernt war. Große Aufregung, weil sie das Kind auf sein Drängen einmal auf das Fensterbrett klettern ließ, auch wenn sie es festhielt. Es hätte ja doch was passieren können. Zweite und dritte Aufregung, Reginas begründeter Verdacht, der fesche Fritz, dem alle Frauenherzen zuflogen, mache hinter ihrem Rücken dem Dienstmädchen schöne Augen und habe außerdem noch ein Verhältnis mit einer Frau in der Nachbarschaft angefangen. Der empfahl sie nachdrücklich, die Finger von ihm zu lassen. Ansonsten immer noch die Sonntagsausflüge in den Wienerwald. Die Bergtouren von Duschka und Kraus, die Treffen in Reginas Küche oder bei Reinhold am Wolfersberg. Nachschauen, ob es dem Großvater an nichts fehlt, ihn zum Essen abholen, um eine Geschichte betteln. Gespräche über das nahende Verhängnis. Von den Erwachsenen befürchtet und in seinem Ausmaß doch nicht vorhergesehen. Die Unruhe der Mutter, ihre fahrigen Bewegungen, während im Radio Kanzler Schuschnigg verkündete, der Gewalt zu weichen und den Schutz Österreichs einem höheren Wesen überantwortete, an das sie nicht glaubte. Die 8-jährige Lucia, hin und her gerissen zwischen Sensationslust und Panik, wollte am Dienstag darauf Richtung Heldenplatz rennen, weil alle dorthin rannten, blieb aber im Gewühl stecken. Heil, heil, heil! Sie spürte, dass sie und ihre kleine Familie von der erwarteten Erlösung ausgeschlossen waren, erschrak vor der brüllenden Menge auf der Straße und kam verstört nach Hause. Auch noch am 10. November wollte sie bei der Nachricht, der Müllnergassentempel brennt, zum Ort des Geschehens laufen. Ihre Mutter fing sie an der Tür ab. Schon am 14. März 1938 war Regina von der Gemeinde Wien entlassen worden, musste aber ihre Nachfolgerin, der ein versilbertes Hakenkreuz im Ausschnitt baumelte, 2 Wochen lang gratis einschulen. Am selben Tag war das Dienstmädchen weggeblieben, weil ihm nicht zugemutet werden durfte, in einem jüdischen Haushalt zu arbeiten. Gleich darauf hatte sich Fritz ein Untermietzimmer genommen, um nicht wegen Rassenschande angezeigt zu werden. Und Mitte Mai war Lucia aus der Volksschule in der Grünentorgasse gejagt und in eine für Judenkinder in der Börsegasse gesteckt worden. Mit ihren Freundinnen lief sie nach dem Unterricht, in dem sie wegen überfüllter Klassenzimmer und mangels qualifizierter Lehrer kaum noch etwas lernten, in den Schlickpark. Ihr Staunen über die Eile, mit der auf jede Bank die Warnung nur für Arier gemalt worden war, schön gleichmäßig, mit Schablone. Die Mädchen wichen auf die Straße aus, mussten beim Tempelhüpfen oder Schnurspringen aber ständig auf der Hut vor Halbwüchsigen sein, die sie anspuckten und an den Haaren rissen. Im Sommer schließlich wurde Josef Treister aus der Wohnung in der Pappenheimgasse geworfen. Seine Tochter nahm ihn bei sich auf, er hatte ja niemanden sonst. Arnold, der Apotheker, war inzwischen mit Frau und Kind nach Paris emigriert. Davor hatte er noch Zeit gehabt, den Haushalt aufzulösen, den prächtigen Puppenwagen seiner Tochter Renate sollte Lucia als Abschiedsgeschenk erhalten. Aber zu ihrem Bedauern wollte Regina nichts davon wissen. Und das ist Lucias letzte Erinnerung an ihren Großvater. Wie am Abend des 9. September 1939, eine Woche nach dem deutschen Überfall auf Polen, an der Wohnungstür Sturm geläutet wird, Männer in Stiefel nach Josef Treister fragen, ihn zum Mitkommen auffordern. Wie er einen kleinen Koffer packt und den schweren Wintermantel anzieht, wie hinter ihm die Tür ins Schloss fällt, wie sie zum Fenster läuft und ihn im Dämmerlicht zwischen den kräftigen, breitschulterigen Männern durch den Hof gehen sieht, klein und gebeugt und mit schleppenden Schritten, bis er im Durchgang des Vorderhauses verschwindet. Mit über 1000 anderen von den Nazi-Behörden als polnischstämmige, staatenlose Juden erkannten Männern wurde er im Wiener Stadion eingeschlossen. 3 oder 4 Tage später standen Regina und Lucia in einer langen Schlange davor an, um frische Unterwäsche und warme Kleidung für ihn abzugeben. Es herrschte Redeverbot. Wer sich nicht daran hielt, wurde von Uniformierten mit Knüppeln geschlagen. Zusehen müssen, wie es die Mutter trifft, weil sie mit der Frau vor ihnen geflüstert hat, und wissen, dass Schreien oder Weinen alles nur noch schlimmer macht. Als sie in der Woche darauf noch einmal Wäsche für den Großvater abgeben wollen, ist er bereits auf Transport gegangen. Einen Monat später ein Telegramm aus Buchenwald mit der Todesmeldung, ohne Angabe der Todesursache. Josef Treister, geboren 16.03.73, heute verstorben, Einäscherung am 26.10.39, Krematorium in Weimar. Antrag auf Übersendung der Asche auf eigene Kosten ist innerhalb 24 Stunden an die Friedhofsverwaltung in Weimar zu richten. Lagerkommandant Buchenwald. Zu diesem Zeitpunkt war Fritz Hildebrand schon Soldat der deutschen Wehrmacht, Piroschka Szabo nach Shanghai unterwegs und Rudi Kraus damit beschäftigt, die Lichtanlage der neu erbauten Trabrennbahn von Teheran zu installieren. Er hatte sich nach der Annexion Österreichs bei Siemens Schuckert um einen Auslandseinsatz beworben, mit dem Ziel, Regina und Lucia nachkommen zu lassen. Aber das Vorhaben scheiterte am Kriegsausbruch und als britische und sowjetische Truppen Persien besetzten, wurde er als feindlicher Ausländer interniert, dann mit anderen Gefangenen nach Australien verschifft. Schon zuvor war es einem Studienkollegen Reginas, dem Chemiker Erwin Tramer, gelungen, in den USA ein Affidavit für sie und ihre Tochter zu erwirken. Nur fand Regina niemanden, der ihr das Geld für die Überfahrt vorgestreckt hätte. Die dritte Fluchtmöglichkeit, Lucia mit einem Kindertransport nach England zu schicken, hatte Regina erwogen und mit Lucia besprochen. Aber das Mädchen war sofort in Tränen ausgebrochen. Es wollte sich um nichts in der Welt von der Mutter trennen. Noch ehe die Bestimmung in Kraft trat, die sie zum Tragen des Judensterns verpflichtete, waren Mutter und Tochter mit dem Zug nach Berlin gefahren. Dort gab es eine Familie, die bereit war, sie bei sich zu verstecken. Von dem kurzen Aufenthalt in der Reichshauptstadt sind Lucia nur die Siegessäule und der Tiergarten in Erinnerung geblieben und dass die Mutter, um die näheren Umstände zu erkunden, sie für eine Stunde allein oder in Obhut einer Person ließ, die ihrem Gedächtnis entschwunden ist. »Viel zu riskant«, sagte Regina nach dem Abholen. »Das Haus ist hellhörig. Man hört die Klospülung und jeden Huster von den Nachbarn.« Ungewiss, ob die beiden damals schon in der Sammelwohnung hausen mussten, 14 Menschen in 2,5 Zimmer gepfercht. Regina und Lucia teilten sich das Kabinett mit einer alten Frau. Die neue Unterkunft lag nur einen Häuserblock weit von der bisherigen Wohnung entfernt. Auf der Straßenseite mit den geraden Nummern, auf halbem Weg, war eine Baulücke, auf deren Gelände eine Art Tandelmarkt stattfand. Möglich, aber nicht erwiesen, dass das Mädchen dort mit Erna Dankner herumstreunte, ihrer Freundin aus der Pappenheimgasse, die samt ihrer Familie ebenfalls in das Haus eingewiesen worden war, in eine zweite Sammelwohnung, einen Stock tiefer. Einschub. Unerlässlich für den Fortgang der Geschichte. dass Reinhold Duschka sich schon 10 Jahre zuvor im sogenannten Werkstättenhof eingemietet hat, einem prachtvollen Industriebau, der zum 60. Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs 1908 zwischen linker Wienzelle, Hornbostelgasse und Mollartgasse errichtet worden war. Auf 6 Geschossen und 3 Trakten verteilten sich an die 150 Gewerbebetriebe und der große Innenhof wurde im Osten von einem langgestreckten Wohnhaus begrenzt, das für die Handwerker und ihre Familien bestimmt war. Jede Werkstatt hatte eine schwere, eiserne Eingangstür. Die Decken waren wegen des Gewichts und der Vibration von Maschinen aus Stahlbetonplattenbalken errichtet, die Zwischenwände schalldicht isoliert wurden. Täglich gingen dort mehrere hundert Leute ein und aus. Handwerker, Lieferanten, Wartungstechniker, Boten, Kundinnen. Dazu kamen Karren, Fuhrwerke und Lastautos. Wer achtete da schon auf eine mollige Frau und ein mageres Mädchen, die an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über breite Stiegen in den 4. Stock huschten, in Reinholds Werkstatt, deren Fenster zur Hornbostelgasse hinausgingen. Gegenüber war die gewerbliche Fortbildungsschule der Stadt Wien. So schafften sie ihr letztes Hab und Gut, in unscheinbare Taschen gepackt, in den Werkstättenhof. Kleider, Schuhe, Bettwäsche, Nähzeug, Seife, 2 Kämme, 4 Zahnbürsten, ein paar Fotos und Bücher, ein Federpenal mit Farbstiften, ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, eine kleine Laubsäge, 4 oder 5 Hohleisen, einen Holzgriff und eine Walze für Linolschnitt, sowie die Bären Bam, Bem, Bim und Augustin. Als sie am 3. Tag auf dem Rückweg sind, schon die Berggasse hinuntergehen, bleibt Regina plötzlich stehen und fasst Lucia an der Hand. Sie hat den Lastwagen vor dem Haus gesehen. Jetzt erblickt ihn auch das Mädchen. Und sie sind nicht die einzigen Passanten, die das Geschehen beobachten. Gerade werden die Insassen der beiden Sammelwohnungen aus dem Haustor und zum Heck des Wagens getrieben, wo sie der Reihe nach über eine angelegte Leiter auf die Ladefläche steigen. Der Vorgang dauert in Lucias Erinnerung nur wenige Sekunden oder eine halbe Minute, eine ganze. Auf der Pritsche stehen, dicht gedrängt, die Menschen und plötzlich geschieht etwas, von dem Lucia nicht weiß, ob sie es mit eigenen Augen gesehen, sich nur eingebildet oder von der Mutter berichtet bekommen hat. Erna Dankner, die ganz außen steht, eingeklemmt zwischen ihren Leidensgefährten und der rechten Bordwand, verliert das Gleichgewicht im selben Moment, in dem der Wagen anruckt. Sie schwankt, stürzt auf die Straße und wird offenbar, deutlich ist es aus der Entfernung nicht zu erkennen, von einem Hinterrad überrollt. Ihr regloser Körper, Schreie, Tumult. Rasch zieht Regina ihre Tochter in eine Seitengasse. »Dreh dich nicht um«, sagt sie. »Wir nehmen vorn am Eck die Tramway.« Dann steht Lucia neben ihr auf der Plattform der Straßenbahn. Juden ist der Aufenthalt im Wageninneren verboten und starrt auf die Fahrbahn. Was ihr dabei durch den Kopf geht, wird sie Jahrzehnte später vergessen haben. Sie müssen einmal umsteigen. Nach einer halben Stunde sind sie am Margaretengürtel. Während sie die Brücke über den Wienfluss überqueren, presst Regina die Handtasche gegen die Brust. Lucia verdeckt ihren Stern mit einem Schal. Sie betreten den Werkstättenhof durch den Nebeneingang in der Hornbostelgasse. Es ist, vermuten wir, früher Nachmittag, das Stiegenhaus wie ausgestorben. Einmal hören sie das Rumpeln des Lastenaufzugs. Dann drückt Regina den Klingelknopf. Diese Nacht wird, früher als geplant, die erste sein, die Mutter und Tochter an Reinholds Arbeitsstätte verbringen, ihrem prekären Zuhause für die nächsten 4 Jahre. Die erst noch erzählt werden müssen. Zunächst wäre jedoch die Werkstatt zu beschreiben, ausgehend von der Eisentür, die hinter ihnen ins Schloss gefallen ist, und dem kurzen fensterlosen Gang, an dessen Ende 2 braun lackierte Holztüren offenstehen. Nach rechts geht es in die eigentliche Werkstatt, einen 60 oder 80 Quadratmeter großen Raum, mit 2 Fenstern aus Eisensprossen und Drahtglas, die fast die ganze Breite der Außenwand einnehmen. Nach links in ein Extrazimmer, 6 Meter lang, 5 Meter breit, in dem Reinhold bisher Musterstücke seiner Kollektion zur Schau gestellt hat und das Kunden und anderen Besuchern von nun an verschlossen bleiben wird. Auch hier sorgt ein Sprossenfenster für ausreichend Tageslicht. Vor dem Fenster steht ein rechteckiger, in der Mitte ein großer runder Tisch, vollgestellt mit Exponaten, und an der Rückwand ein kistenförmiger Verschlag, 1,50 Meter hoch, 4 Meter breit, 90 Zentimeter tief, den Reinhold aus Latten und Brettern gezimmert und mit Winkeleisen an der Mauer befestigt hat. Stauraum für Geräte, Schachteln und Kanister, könnte man glauben. Aber wer gegen die Klappe an der linken Schmalseite drückt, die von einem niedrigen Regal mit 10, 15 Büchern halb verdeckt ist, wird sehen, dass Reinhold auf dem Boden des Verschlags der Länge nach 2 Matratzen ausgelegt hat, die Schlafstellen für Mutter und Tochter. Schwer vorstellbar, dass sie es zu zweit lange in dem engen, stickigen Versteck aushalten. Und tatsächlich schleppt Reinhold nach Wochen oder Monaten ein Feldbett Marke Inrusa an, das ihm jemand geschenkt oder billig überlassen hat. Abends wird es für Lucia aufgeklappt, am Morgen darauf samt Bettzeug in den Kasten geräumt. Sie weiß nicht mehr, wann sie zu ihm in die Werkstatt geflüchtet sind, 1941 oder doch erst Anfang 1942. Sie erinnert sich nicht an die Jahreszeit. Lag Schnee? Na. Blühten die Bäume? Verloren sie ihre Blätter? Kann sein. War es sommerlich heiß? Möglich. Oder nein, sie trug doch einen Mantel und darüber einen Schal, als sie zum letzten Mal über die Brücke zum Werkstättenhof gingen. Auf jeden Fall hörten sie dort aus Reinholds Volksempfänger nicht nur Hitlers und Goebbels keifende Stimmen, sondern auch die Meldungen vom raschen Vordringen der deutschen Kampfverbände tief in Feindesland. Die Heeresgruppe Mitte, 30 Kilometer vor Moskau. An diese Nachricht kann sie sich erinnern, den triumphierenden Ton einer Männerstimme. Und sie glaubt, ihre Mutter zu hören, wie sie entsetzt ausruft, »Das ist ja nicht weiter als von hier nach Baden!« Ein Novembertag 1941 also. Da war Lucia 12 Jahre und 4 Monate alt und verfeilte gerade einen quadratischen Untersetzer aus Kupferblech. Sie hasste diese Tätigkeit, weil sie eintönig war und weder Fantasie noch Fingerfertigkeit erforderte. Man musste das Blech 1 Millimeter dick zwischen 2 Schutzbacken in einen Schraubstock spannen, die Kanten mit groben, dann immer feineren Pfeilen bearbeiten, zum Schluss mit Schmirgelpapier glätten. Meistens ließ Reinhold das Werkstück zurückgehen, 2, 5 oder 10 Mal. Hier ist es uneben. Und hier geh mit der Feinschlichtfeile noch einmal darüber. Er hat es mir immer wieder gezeigt. Liebevoll. Er hat nie geschimpft. Nie die Geduld verloren. Auch das war Glück im Unglück, dass Regina und Lucia arbeiten mussten, um am Leben zu bleiben. Die Arbeit gab ihnen Halt, lenkte sie ab, bot ihnen Gelegenheit, sich für Reinholds Wagemut erkenntlich zu zeigen. Für Lucia bedeutete sie Zerstreuung und Versenkung zugleich. Eine Art Geborgenheit. Und das war vor allem sein Verdienst. Es gefiel ihr, dass er sich immer was Neues einfallen ließ. Er pochte nicht auf seine Autorität. Er gab Ratschläge, keine Befehle. Obwohl er sich die wirklich schweren Arbeiten vorbehielt, ermöglichte er es ihnen, am gesamten Fertigungsprozess teilzuhaben, der in der Regel ein Dutzend Arbeitsschritte umfasste. Das Anzeichnen der Linien mit Bleistift, das Ausschneiden mit der Blechschere, das Glätten mit einem Holzhammer, das Treiben mit 6 oder 7 anderen Hämmern, mit gezielten Schlägen in regelmäßigen Abständen von der Mitte zum Rand hin, bis das Blech ein spezielles Muster bekam. In der ersten Zeit gab es noch Kupfer. Manchmal selten Silberblech. Als kein Kupferblech mehr zu bekommen war, haben wir mit Zinkal gearbeitet, einer Legierung aus Zink und Aluminium. Das war ein furchtbar schlechtes Material, das nach einiger Zeit fleckig geworden ist. Wir haben es poliert, damit man die Flecken nicht sieht. Wir haben es patiniert, sodass es bräunlich ausgesehen hat. Nach ein paar Monaten ist es wieder fleckig geworden. Aber es gab keine Reklamation. Im Krieg reklamiert man nicht, weil man froh ist, überhaupt etwas zu bekommen. Gehämmert wurde untertags, so lange, bis das Licht eingeschaltet werden musste. Zwei nackte Glühbirnen, die über Werkbank und Tisch von der Decke hingen. Vorher zog Reinhold die schwarzen Rollos herunter. Lucia ist die Handbewegung in Erinnerung geblieben, mit der er sorgfältig über die Papierbahnen strich, damit sie sich an den Rändern überlappten. Weil strenge Verdunklung angeordnet war und der Luftschutzwart auf der Straße kontrollierte, ob sie auch befolgt wurde. Aus dem gleichen Grund musste Reinhold später einen mit Sand gefüllten Kübel neben der Eingangstür stehen haben, zur Brandbekämpfung im Fall von Luftangriffen. Eine kümmerliche Vorkehrung, über die sich Regina lustig machte. Sie spottete auch über die Karikaturen im Stürmer, von dem Reinhold einmal ein Exemplar mitbrachte, unbekannt, wer es ihm aufgedrängt hatte. Von ihrem Galgenhumor angesteckt, erzählte er ein paar bitterböse Witze, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Nicht, dass in ihnen die Nazis in ihrem Judenhass der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, ist Lucia als auffällig in Erinnerung geblieben, sondern dass Reinhold ausnahmsweise aus freien Stücken, ohne dazu aufgefordert oder durch Umstände gezwungen worden zu sein, mehr als zwei Sätze von sich gegeben hat. Meine Mutter war eine Plaudertasche, sie hat gern geredet, Reinhold nur hier und da ein Wort eingeworfen und ich habe angestrengt überlegt, was ich sagen könnte. Zweimal am Tag, zu Mittag und gegen Abend, bereitete Regina eine Mahlzeit zu, die am Arbeitstisch, wo gerade Platz war, eingenommen wurde. Ein Glück, dass es nie an der Tür läutete, während sie am Kochen war. Meistens passierte es am Vormittag und jedes Mal waren Mutter und Tochter eine Schrecksekunde lang wie erstarrt. Dann sammelten sie in aller Eile auf, was ihre Anwesenheit hätte verraten können. Eine Weste, eine Schürze, Lucias Bärenfamilie, für die das Mädchen aus Metallresten und Holzstücken auf dem Boden eine Straße gebaut hatte, liefen hinüber ins andere Zimmer, schlossen die Tür hinter sich und krochen in die Kiste, wie sie den Verschlag nannten. Still, ohne miteinander zu flüstern, manchmal auch gegen einen Hustenreiz ankämpfend, kauerten sie auf den Matratzen, bis Reinhold die Besucher abgefertigt hatte. Gefahr drohte auch dann, wenn Regina oder Lucia aufs Klo gehen musste. In Reinholds Abwesenheit, nachts oder an den Sonntagen, wenn er seine Bergtouren machte, benutzten sie einen Kübel. Aber während der Arbeitszeit huschten sie hinaus auf den Flur in eine der beiden Gemeinschaftstoiletten, die es in jedem Stockwerk gab, nachdem sich Reinhold überzeugt hatte, dass niemand zu sehen war. Erstaunlich, dass sie dabei immer unentdeckt blieben. Bei künstlichem Licht wurde noch eine Weile weitergearbeitet. Tätigkeiten, die nicht viel Lärm verursachten, wie das von Lucia verabscheute Feilen. Gegen 6, spätestens 7 Uhr abends, verabschiedete sich Reinhold, sperrte von außen ab, der Zweitschlüssel hing an einem Haken neben der Tür. Sie seien nie lustig gewesen. Sie hätten nie Geburtstag, Weihnachten, Silvester gefeiert und es gab auch keine Geschenke. Sie habe nie gesehen, dass es zwischen ihrer Mutter und Reinhold zur Zärtlichkeit gekommen sei. Sie habe auch nie bemerkt, dass sich ihre Mutter und Fritz Hildebrand in das Nebenzimmer zurückgezogen hätten, dort für längere Zeit allein gewesen seien, jedes Mal, wenn er sie besucht habe. Sie wisse nicht, ob sie von ihrer Mutter umarmt worden sei. Aber sie könne mit Bestimmtheit sagen, dass sie an der Brust ihrer Mutter geweint habe. Denn ich erinnere mich, ihre Schulter war über mir, also muss sie mich doch in den Arm genommen haben. Sie habe mit Reinhold Schiffe versenken und Mensch ärgere dich nicht gespielt. Er habe sie dabei immer gewinnen lassen, bis auf das erste Mal, wo ich vor Zorn die Kegel umgeschmissen habe. Sie habe auf seinem Grammophon, das im Nebenzimmer stand, auf dem großen runden Tisch mit den Ausstellungsstücken, stundenlang dieselbe Platte gespielt. Schuberts Unvollendete. Sie habe freiwillig Schillers Lied von der Glocke auswendig gelernt, alle 19 Strophen. Sie habe ein Stammbuch besessen mit einem grünen Einband und einem goldfarbenen Schloss. Manchmal habe sie es zur Hand genommen, geöffnet, die leeren Seiten umgeblättert. Ich hätte gern was hineingeschrieben, aber ich wusste nicht was. Ich erlebte ja nichts. Ich lernte niemanden kennen. Lucia bettelte darum, rausgelassen zu werden. Nur 3, höchstens 4 Mal, behauptet sie, wurde ihrem Drängen nachgegeben. Vorher schärften ihr die Erwachsenen ein, was sie sagen sollte, wenn jemand sie anhalten und ausfragen würde. Warum bist du nicht in der Schule? Wo wohnst du überhaupt? Wie heißen deine Eltern? Hast du Geschwister? Wieso bist du so blass? Bist du gar eine... Sie war überzeugt, dass sie sich nicht verraten, jede Fangfrage parieren, sich eher zu Tode martern lassen, als gestehen würde, wer sie war und bei wem sie sich versteckt hielt. Außerdem zogen sie ja zu zweit los, sie und Reinhold, nachdem sie einen Faltenrock aus seiner Altkleidersammlung angezogen hatte und in das einzige Paar Schuhe geschlüpft war, das ihr halbwegs passte. Sie liefen hintereinander die Stiegen hinunter, Lucia 4, 5 Stufen voraus, damit niemand von Reinholds Nachbarn im Werkstättenhof auf den Gedanken kam, dass sie zusammengehörten. Erst auf dem Gehsteig in der Hornbostelgasse blieb sie stehen, blinzelte in die Sonne und wartete, bis er zu ihr aufgeschlossen hatte. Sie gingen die Kumpendorfer Straße hinauf, nahmen am Gürtel die Stadtbahn und stiegen in der Nussdorfer Straße in die Straßenbahn um. Lucia wollte alles, was sie sah, in ihrem Gedächtnis speichern. Aber der Wunsch selbst vereitelte das Vorhaben, weil sie vor angestrengtem Hinschauen gleich wieder vergaß, was ihr eben noch erinnerungswürdig erschienen war. In Grinzing, an der Endstation, schritten Reinhold und Lucia zwischen niedrigen Winzerhäusern und heurigen Schenken stadtauswärts. Am Ende der Ortschaft bogen sie nach links in einen Seitenweg ein, der durch Weingärten steil bergan führte. Kurz vor der Stelle, an der er in die Höhenstraße mündete, stand eine Bank aus verwitterten Brettern und einem schmalen, rostigen Rahmen. Von hier bot sich ihnen ein weiter, unverstellter Blick über die Stadt, den Strom, das Umland im Osten. Aber dafür und für Reinholds Erklärungen, zu welchem Gebäude dieser Turm und jene Kuppel gehörten, hatte Lucia jetzt keine Zeit. Sie fuhr aus den Schuhen, streifte die Strümpfe ab und stürmte los. Auf dem ausgetretenen Pfad neben der Straße. Er sah ihre schmale Gestalt rasch kleiner werden, bis sie hinter Bäumen oder einem Busch verschwand. Nach einigen hundert Metern wendete sie und rannte wieder an Reinhold vorüber. So ging es 4, 5 oder 6 Mal hin und her. Das Mädchen nach links, dann nach rechts unterwegs. Über die Höhenstraße rumpelte manchmal ein Militärlastwagen oder eine Limousine. Und jenseits der Straße, an der Flanke des Latisbergs, lag das Schlosshotel Kobenzl, dem sie sich keinesfalls nähern durfte, wie er ihr eingeschärft hatte, weil es als Lazarett, vielleicht schon als Kommandostelle der Flakbrigade Wien genutzt wurde. Nach einer halben Stunde ließ sich Lucia erhitzt neben ihn auf die Bank fallen. Nun zeigten und bezeichneten sie einander die im flirrenden Dunst sichtbaren Wahrzeichen der Stadt. Bei der Heimkehr, gerade als Reinhold die Tür aufgesperrt hatte, war ein Mann aus der Tischlerwerkstatt nebenan auf den Flur getreten, hatte aber zu ihrer Erleichterung in die andere Richtung geblickt. Oder war es ihnen nur so vorgekommen? Vorausgesetzt, der Ausflug fand zwischen Mai und September 1943 statt. Dann wäre er der Letzte gewesen, den die beiden von der Werkstatt aus unternommen hatten. Im Winter lag auf dem Kobenzl die meiste Zeit Schnee. Zum Laufen war es zu kalt. Außerdem schützten die kahlen Äste und Rebstöcke nicht vor neugierigen Blicken. Und schon vor der Schneeschmelze begannen die Luftangriffe auf Wien. Schwer vorstellbar, dass Regina dem Bewegungsdrang ihrer Tochter dann noch nachgegeben hätte. Lange zuvor aber, an einem Abend im Spätherbst oder Winter 1942, müssen sie zu dritt weggegangen sein. Denn Lucia sieht sich und Reinhold vor einem Haus in der Albertgasse stehen, beide mit dampfendem Atem und auf Regina warten, die zu Oberstarzt Dr. Mader in die Wohnung gegangen ist, wegen Reinholds Attest. Und wahrscheinlich hat sie ihm diesmal den Teppich als Geschenk mitgebracht. Das würde erklären, warum alle drei die Werkstatt verlassen haben. Regina, um den Arzt aufzusuchen, Reinhold, um den eingerollten Teppich zu tragen, Lucia, weil ihre Mutter sie unter keinen Umständen allein zurücklassen wollte. Reinhold und sie stehen also in der Dunkelheit vor dem Haus, treten von einem Fuß auf den anderen und unterhalten sich mit gedämpfter Stimme über die Schlacht von Stalingrad, die seit Wochen andauert. Die Wehrmacht ist eingekesselt, die Deutschen werden den Krieg verlieren. Diesen oder einen ähnlichen Satz hört Lucia sich großspurig sagen. Und tatsächlich wird sie die vom Reichssender Wien gemeldeten Frontbegradigungen im Osten bald auf der Landkarte nachstecken können, so wie die Kapitulation des Afrikakorps in Tunesien und die Landung der Alliierten auf Sizilien im Jahr darauf. Im übernächsten, ab März 1944, als Wien zum ersten Mal bombardiert wurde, schalteten sie das Radio schon am Vormittag ein. Um 11 rief der Kuckuck siebenmal, was bedeutete, dass feindliche Kampfverbände im Anflug waren, Bombengeschwader der US-amerikanischen Luftwaffe und fast auf die Minute genau eine Stunde später den Himmel über der Stadt einnehmen würden. Besonders schaurig hörte sich für Lucia das durchdringende Heulen der Sirenen an, das sie noch heute als Feierabendsignal jeden Samstagmittag durch Mark und Bein geht, dabei die anderen todankündenden Geräusche in Erinnerung ruft. Das Brummen der Flieger, das Bellen der Flak, das Zischen und Jaulen der vom Himmel stürzenden Bomben, ihr betäubendes Krachen. Anfangs fielen sie in den Außenbezirken auf Fabriken, Arbeiterbaracken, Flugfelder und Raffinerien jenseits der Donau und im Süden der Stadt. Bald schon auf zentrumsnahe Kasernen, Bahnstationen, Gleisanlagen. Ab dem Sommer auch auf Wohnhäuser in den Innenbezirken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Viertel zwischen Wienzell und Maria-Hilfer-Straße bombardiert werden würde. Trotzdem wagte Regina es nicht, mit Lucia den Keller aufzusuchen. Von Reinhold hatten sie erfahren, dass dort immer wieder Personenkontrollen stattfanden. Es gab den pedantischen, übereifrigen Luftschutzwart. Außerdem konnte ihnen allein schon der Argwohn gefährlich werden, den eine fremde Frau mit Kind erregte. Je bedrohlicher sich für die schutzsuchenden Volksgenossen der Kriegsverlauf darstellte, umso schneller witterten sie untergetauchte Juden und umso größer wurde ihr Verlangen, diese zur Strecke zu bringen. Oben bleiben also. Zittern und hoffen, dass die Bomben den Werkstättenhof verschonten. Das ging so bis zum 5. November 1944, an dem Reinhold zu einer Kletterpartie oder Bergwanderung aufgebrochen war. Gegen Mittag hörten sie den an- und abschwellenden Heulton und einer jähen Eingebung folgend, sagte Regina, heute gehen wir in den Keller. Es ist Sonntag, da werden vielleicht gar keine Leute da sein. Und wenn doch, und sie fragen uns, woher wir sind, dann sagen wir einfach. Sie kam nicht mehr dazu, sich eine Begründung auszudenken, denn die ersten Bomben fielen, als sie noch im Stiegenhaus waren. Mauertrümmer und Dachziegel prasselten in den Hof, das Holzstöckelpflaster schlingerte wie bei einem Erdbeben, die Stoßwelle warf sie zu Boden. Ein Wunder, dass sie unverletzt blieben, einander in der Staubwolke nicht verloren, blind den Abgang zum Keller fanden. Unten im Gewölbe lagen oder saßen tatsächlich nur wenige Menschen. Maximal ein halbes Dutzend, glaubt Lucia gesehen zu haben, Mieter aus dem hofseitigen Wohnhaus, die schon so verängstigt waren, dass sie die Hereinstürzenden kaum beachteten. Höchstens, dass jemand brüllte, Tür zu! Aber die Stimme wäre entweder vom Getöse verschluckt worden oder im Aufstöhnen darüber erstorben, dass der Boden bei jeder Detonation wellenförmig schwankte. Ein Knacken lief durch die Wände, Schutt und immer mehr Staub wirbelten herein, zusammengepresste Luft hämmerte gegen das Trommelfell, das Licht flackerte, wurde schwächer, bis die Glühfäden nur noch glimmten, unter Seufzern und Schreien endgültig verlöschten. Regina hatte Lucia in einen Winkel neben dem Fundament der Brandmauer gezogen, sich dort zusammengekauert, den Arm um sie geschlungen. Ihre Prognose, an die das Mädchen nicht glauben wollte, klang wie eine Litanei. Jetzt müssen wir sterben. Jetzt müssen wir sterben. Jetzt müssen wir wirklich sterben. Aus Angst, im Keller zu ersticken, rappelten sich die Leute im Finstern auf und hasteten noch während der Luftangriffe hinaus in den Hof, in dem mindestens drei Bombentrichter klafften. Das Dach des Werkstättenhofs war verschwunden. Die zwei obersten Etagen standen in Flammen. Erstaunlich, wie schnell Reinhold nach dem schweren Luftangriff zur Stelle war, den er wahrscheinlich aus der Ferne während seiner Bergtour beobachtet hatte. Es fehlt die Erinnerung an das bang ersehnte Wiedersehen. Regina klopfte sich den ärgsten Staub aus den Kleidern, dann wischte sie ihrer Tochter mit Spucke und Reinholds Taschentuch den Ruß aus dem Gesicht. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr traten sie zu dritt den langen Fußmarsch nach Hütteldorf an. in einem Pulk von Menschen, die wie sie obdachlos geworden waren und nun ein Notquartier bei Freunden oder Verwandten suchten. Ihr Ziel war das Gartenhaus am Wolfersberg. Sie erreichten es in der Dunkelheit, bei leichtem Schneegestöber und einer Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt. Am nächsten oder übernächsten Morgen kehrten sie mit Reinhold in den Werkstättenhof zurück. Die Bomben hatten das Dach und den Boden des 5. Stockwerks durchschlagen, waren aber wegen der Plattenbalken und Mittelstützen aus Stahlbeton nicht weiter nach unten gedrungen, sondern im 4. explodiert. Im Erdgeschoss und in den ersten 3 Etagen hatten sie, von den herausgerissenen Fensterstöcken abgesehen, keine größeren Schäden angerichtet. Sogar die Stiegenhäuser und ein Aufzugsschacht hatten ihrer Sprengkraft standgehalten. Der 4. Stock war samt Außenmauern und Trennwänden vollkommen ausgebrannt, sodass sich Reinhold erst an der Fassade der Gewerbeschule orientieren musste, um die Stelle zu finden, an der seine Werkstatt gestanden war. Zwischen Schutt und Mehlstaub, zu dem ihr Hab und Gut verbrannt war, suchten sie nach Gegenständen, die sich noch gebrauchen ließen. Zangen, Pfeilen, Schraubstöcke waren zu unförmigen Gebilden verschmolzen. Es lohnte nicht, sie aufzuheben. Dagegen hatten die Hammerköpfe der Hitze widerstanden. Sie warfen sie in eine Kübel, den Reinhold irgendwo erbettelt hatte. Tags darauf setzten sie ihre Suche fort. Reinhold bemühte sich inzwischen um ein Ausweichquartier. In seinem Sommerhaus konnten sie höchstens ein paar Nächte bleiben, und schon damit gingen sie ein großes Wagnis ein. In der kalten Jahreszeit waren die Kleingärten verwaist. Umso verdächtiger musste ihre Anwesenheit jemanden erscheinen, der sie zufällig zu Gesicht bekam. Am 4. Tag nach dem Verlust ihrer Bleibe gerieten Regina und Lucia in eine Straßensperre. Sie waren auf dem Weg vom Werkstättenhof zum Wolfersberg schon in Hütteldorf angelangt, bei der Endstation der Straßenbahnlinie 49, und hatten die Kontrollposten zu spät bemerkt, als dass sie noch hätten ausweichen können. »Lauf voraus«, flüsterte Regina, »zeig ihnen den Ausweis und verschwinde.« Und weil Lucia bockig an ihrer Seite blieb, »geh schon, geh, wer weiß, was sie mit mir machen werden.« Es war ihrer Geistesgegenwart beim sonntäglichen Luftangriff zu verdanken, dass sie überhaupt etwas vorweisen konnten. Im letzten Moment, ehe sie die Werkstatt verließen, hatte Regina 2 Ausweispapiere eingesteckt, die sie für Notfälle aufgehoben hatte. Der eine war ursprünglich ein Blanko-Kinderausweis des Alpenvereins gewesen, den Reinhold im Vereinslokal entwendet und auf Lucias Namen ausgestellt hatte. Zur Vorsorge, wie er ihnen tags darauf erklärte. Als Personaldokument wurde der Ausweis, noch dazu ohne Foto, nicht anerkannt. Trotzdem standen die Chancen gut, dass Lucia damit durchkommen würde. Weil sie blond und noch ein halbes Kind war, sich als Bombenweise ausgeben und als solche auf Mitleid zählen konnte. Viel riskanter war Reginas Unterfangen, sich mit dem 6 oder 7 Jahre alten Dienstausweis einer Leinzer Krankenschwester durch die Postenkette zu schwindeln. Sie sah der Frau auf dem Bild überhaupt nicht ähnlich und verbarg ihre Haare unter einem Kopftuch, das sie sich in die Stirn gezogen hatte. »Lauf schon! Warte nicht auf mich! Da, nimm den Schlüssel fürs Gartenhaus!« Aber Lucia war nicht abzuschütteln. Sie klammerte sich an den Arm ihrer Mutter, bis sie an der Reihe waren und Regina einem Mann in Knickerbocker und einer wattierten Jacke die Papiere hinhielt. »Was soll ich mit den Fetzen? Wo ist Ihr Arbeitsbuch? Wer ist die da? Gehören Sie zusammen? Wohin wollen Sie?« »Na, hören Sie, wir sind ausgebombt. Geht's vielleicht eine Spur höflicher?« Reginas beherzte Widerrede ist ebenso erfunden wie sein barscher Ton. Ungewiss auch, ob er sich gegebenenfalls mit der halben Wahrheit zufrieden gab, die sie ihm aufgetischt hatte und sie missmutig durchwinkte, oder ob er ihnen befahl, sich nicht von der Stelle zu rühren, während er mit den Ausweispapieren nach hinten ging, zu einem dicken, kahlköpfigen, der in einem langen Ledermantel wie in einer Wursthaut steckte. Sie sahen ihn gestikulieren und in ihre Richtung deuten. Der Dicke blickte kurz auf, sagte dann etwas, worauf der andere nach einem Moment des Zögerns kehrt machte, ihnen wortlos die Papiere reichte und sie mit einer Kopfbewegung zum Weitergehen aufforderte. Am nächsten Tag machten sie sich erneut auf den Weg in die Innenstadt. Zu Fuß, weil die Straßenbahngleise noch nicht repariert waren. In der Mollatgasse trafen sie Reinhold. Er strahlte, was für ihn ungewöhnlich war, übers ganze Gesicht. Ein Bekannter von ihm, ein gewisser Richter, Betriebsleiter oder Prokurist der Firma Ellinger Fröhlich & Co., die im Parterre des Werkstättenhofs Aromastoffe und Liköressenzen erzeugte, hatte ihm ein Geschäftslokal in der Gumpendorfer Straße zur Verfügung gestellt. Sie nahmen es sofort in Beschlag. Anders als das Nebenhaus, das wie ein zum Spielen aufgeklapptes Puppenhaus aussah, hatte das Gebäude keinen Treffer abbekommen. Nicht einmal die große Auslagenscheibe war zersplittert. Der Raum hinter der Fensterfront war leer bis auf den großen Ofen und hatte einen direkten Abgang in den Keller. Wahrscheinlich gab es auch ein separates Klo und ein Waschbecken. Aber das und vieles andere, sagt Lucia, ist aus ihrem Gedächtnis nicht herauszuholen. Als erstes hat Reinhold eingeheizt, so viel steht fest. Holz hatte er sich in der Nachbarschaft besorgt, Balken und Bretter eingestürzter Häuser, die er aus dem Schutt zog und in den Laden schleppte. Keine Ahnung, ob er sie noch auf der Straße abgeklopft und zerkleinert hat und wie er so schnell zu einer Axt oder Säge gekommen ist. Lucia weiß auch nicht, was er außer Nachlegen, denn das Feuer im Ofen durfte nie ausgehen, die ganze Zeit im Laden getan hat. Wahrscheinlich saß er nur da, um im Ernstfall SS-Streifen oder Banden fanatisierter Hitlerjungen abzulenken, die Jagd auf untergetauchte Deserteure und Juden machten, und um zu verhindern, dass andere Ausgebombte das Geschäftslokal für sich beanspruchten. Tag für Tag saßen Regina und sie im feuchten, muffigen Kellerabteil auf einer Bank ohne Rückenlehne und rührten sich nicht. Manchmal kamen Hausbewohner mit Kohlenkübel und Kerze in den Keller getappt. Durch die Lattentür drang schwaches, flackerndes Licht. Sie sahen Schatten über das Ziegelgewölbe springen, hörten die Leute husten, sich räuspern, die Vorhangschlösser aufsperren, Kohlen in die Kübel schaufeln. Alle 2-3 Stunden huschten die beiden durchfroren hinauf in den Laden, um sich hinter dem Ofen, so dass sie von der Straße nicht gesehen werden konnten, 10 Minuten lang aufzuwärmen. Erst am Abend, nachdem Reinhold die Rollbalken heruntergezogen hatte, durften sie sich oben die Füße vertreten. Lucia weiß nicht, ob es ihm gelang, Matratzen und Decken zu besorgen oder ob sie sich zum Schlafen angezogen auf den Fußboden legten und in Lumpen oder alte Bettvorlege einwickelten. Unklar ist auch, wie er den Lebensunterhalt für sie und sich selbst bestritten hat. Er hatte ja kein Einkommen mehr, es sei denn, er konnte Außenstände aus dem Kommissionsverkauf eintreiben. Irgendwo wird er schon Geld gehabt haben, meint Lucia. Sicher ist es nicht. Sicher ist nur, dass er Regina und sie nicht mehr allein gelassen hat. Er kehrte abends nicht in seine Wohnung zurück, ging sonntags nicht bergsteigen. Den Laden verließ er nur zum Holzsammeln oder auf der Suche nach Lebensmitteln. Später, als die Leute schon anfingen, Warenhäuser, Vorratslager und Güterwaggons zu plündern, erbeutete er einen Käseleib, der so schwer war, dass er ihn nach Hause rollen musste. Tagelang war Gefechtslärm zu hören. So oft in der Nähe eine Granate einschlug, klirrte die Auslagenscheibe. Dann wurde es allmählich still. Vereinzelt knallten noch Schüsse, in immer größeren Abständen. Bis ein leises, sacht anschwellendes Schaben und Klappern zu vernehmen war, dessen Ursache sie sich nicht erklären konnten, auch wenn sie wussten, dass es die Rettung bedeutete. Reinhold ging zur Ladentür, öffnete sie und trat hinunter auf den Gehsteig. Regina und Lucia folgten ihm, blieben auf der Schwelle stehen und schauten ihm über die Schulter. Sie sahen Soldaten die Straße heraufkommen, zielstrebig und doch gemächlich. Einige zogen kleine Karren mit handlichen Geschützen oder Munitionskisten hinter sich her. Wir hatten beim Einmarsch die deutsche Wehrmacht marschieren gesehen. Gezirkelte Bewegungen, stramm, straff. Das Knallen der Stiefel auf dem Pflaster. Die Russen dagegen sind nicht marschiert, sondern gegangen, geschlendert. Das hat mich am meisten beeindruckt. Sie hatten weiche Filzstiefel an und trugen statt Stahlhelmen Pelzmützen. Bei ihrem Anblick traten Lucia Tränen in die Augen. Die Angst, sagt sie, war mit einem Schlag weg. Das geschah, an einem verhangenen Apriltag des Jahres 1945, glaubhaft zwischen 2:30 Uhr nachmittags. Keiner von ihnen wollte ihn je vergessen. Michael Evers las aus dem Roman »Am Seil« von Erich Hackel.